Und wie viele Geschlechter haben wir vor ihnen vernichtet? Nimmst du noch irgendjemanden von ihnen wahr? Oder hörst du von ihnen noch den geringsten Laut?